abgefasst. Sie sind die Lüge, sie dürfen lügen. Nur du darfst das nicht. Sag die Wahrheit, sie betrügen. Dafür, du sitzt vor Gericht. Schmerzt der Kabelbinder sehr. Gestern an die gedacht, die das Schauspiel mitgemacht hat. Voll zu verhetzen fällt wohl nicht schwer. Sie sind die Lüge, sie dürfen lügen. Nur du darfst das nicht. Sag die Wahrheit, sie betrügen. Du sitzt vor Gericht. Sie nennen das Demokratie. Sagen sollst du nie, denn Schuld, die trägst du viel in diesem fiesen Spiel. Der Maulkorb, er drückt und zieht. Wer versteht es, was hier geschieht? In welche Lage man geriet? Nicht nur auf juristischem Gebiet. Sie dürfen lügen, nur du darfst das nicht. Sag die Wahrheit, sie betrügen. Dafür, du sitzt vor Gericht. Sie sind die Lüge, sie dürfen lügen. Nur du darfst das nicht.